Bereit. Was sage ich jetzt? Ja, warte kurz. Nee, jetzt sei nicht, ich warte überhaupt nicht, sondern ich frage einfach, Karl, wie laut war der Urknall? Ziemlich leise. Hallo bei Astrogeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Karl Urban. Und ich bin Franzi Konitzer. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten. Franzi ist Astrophysikerin, die aus dem Rechercheloch für ihre Geschichte heute fast nicht mehr rausgefunden hätte. Und ich bin Geologe, der sich schon in seiner Diplomarbeit mit gebohrten Löchern beschäftigt hat. Und in diesem Podcast erzählen wir uns gegenseitig Geschichten, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert haben. Ja, und im Rechercheloch für die heutige Ausgabe 94 habe ich eben eine Geschichte für dich ausgegraben, aufgestöbert. Ja, ich bin sehr froh, dass du wieder aufgetaucht bist. Ja, ich auch. Und zwar beginnt die Geschichte recht harmlos, nämlich am 9. April 2024 mit einer Mail von einem unserer Hörer. Danke nochmal für die Mail. Und er hat geschrieben, dass er unseren Podcast Astrogeo mit seiner Tochter, die 14 Jahre zu dem Zeitpunkt war, zusammen auf langen Autofahrten hört. Und er hat geschrieben, für den Einstieg für sie wäre eine Zusammenfassung, wie entstand das Universum nach heutigem Stand der Wissenschaft toll. Und der Wunsch ist mir ja nicht Befehl, aber die Geschichte erzähle ich sehr gerne, kann aber jetzt schon mal sagen, dass ihr dafür eine extra lange Autofahrt brauchen werdet. Okay. Denn es wird auf jeden Fall eine Fortsetzungsgeschichte. Also nicht alles heute. Das ist der Anfang, hat lang gedauert. Naja, das Universum. Ja, der Anfang vom Anfang, beziehungsweise denn ich erzähle erstmal nicht, wie das Universum entstanden ist, sondern überhaupt die Geschichte, wie die Wissenschaft herausgefunden hat, dass das Universum überhaupt entstanden ist. Denn die Entstehung des Universums, wie ist es entstanden, impliziert ja auch, dass das Universum überhaupt erstmal entstehen musste, also dass es einen Anfang hat. Aber hatte es den wirklich? Lautet die erste Frage. Und war es laut? Und war es laut? Das kann ich jetzt an der Stelle sagen, nein, es war nicht laut, es war unhörbar im wahrsten Sinne des Wortes. Aber deshalb beginnt meine Geschichte eigentlich im Jahr 1917 mit Albert Einstein. Denn in den Jahren vor, ja, 1916, 17, hatte Albert Einstein zusammen mit Kolleginnen und Kollegen überlegt und sehr viel gerechnet und sich das Gehirn verrenkt. Und dann war er soweit und hat seine allgemeine Relativitätstheorie veröffentlicht. Das war schon ein bisschen davor, das war nicht erst 1917, aber im Jahr 1917 wendet er diese allgemeine Relativitätstheorie auf das Universum an und hat einen Artikel veröffentlicht mit dem schönen Titel »Kosmologische Betrachtungen zur allgemeinen Relativitätstheorie«. Und da komme ich nicht umhin, ganz kurz zu erzählen, was überhaupt die allgemeine Relativitätstheorie besagt. Und das ist sehr vereinfacht, weil diese Geschichte glücklicherweise für mich und dich und uns alle nicht von der allgemeinen Relativitätstheorie im Speziellen handelt. Aber was wichtig ist für die Geschichte, ist, dass die allgemeine Relativitätstheorie besagt, dass die Gravitation, also die Schwerkraft, keine Kraft im eigentlichen Sinne ist. Also sie ist eben nicht so wie die elektromagnetische Kraft oder wie die schwache oder starke Wechselwirkung, eine Wechselwirkung zwischen zwei Körpern, also eine Kraft, sondern die Gravitation wird als Krümmung der Raumzeit beschrieben. Also, das heißt, dass Körper mit Masse, massebehaftete Körper, die krümmen den Raum um sich herum, je nachdem, also sie krümmen ihn umso stärker, je massereicher sie sind. Und andere Körper folgen dann diesen, ich sag mal, gekrümmten Linien in der Raumzeit. Also laut der allgemeinen Relativitätstheorie kreist die Erde um die Sonne nicht, weil Erde und Sonne direkt jetzt über die Schwerkraft miteinander wechselwirken, sondern weil die Sonne eben die Raumzeit um sich herum krümmt und die Erde dann dieser gekrümmten Linie folgt. So. Aber auch das müssen wir uns eigentlich nicht en Detail merken. Aber ne, deshalb diese allgemeine Relativitätstheorie war etwas konzeptionell komplett Neues. Also es ist wirklich, ja, auch ja, zum damaligen Zeitpunkt war das so eigentlich der Beginn der modernen Kosmologie, als eben Albert Einstein sie dann auf das Universum angewandt hat und sich überlegt hat, was heißt das eigentlich? Aber bevor man sich überlegen kann, was das eigentlich heißt, spuckte die allgemeine Relativitätstheorie erstmal Gleichungen aus, nämlich mathematische Formeln, die Einsteinschen Feldgleichungen genannt werden. Das ist das, was du mathematisch gesehen bei dieser Theorie hast, Gleichungen, Feldgleichungen. Und wenn ich jetzt sage, man wendet die allgemeine Relativitätstheorie auf das Universum an, dann heißt das, dass du im Grunde genommen du hast dein Universum oder die Annahmen, die du über dein Universum hast, also zum Beispiel jetzt grob gesagt, wie groß ist es? Ist es rund oder flach oder eckig oder wie auch immer? Und dann löst du diese Gleichungen für dieses Universum, was wir beobachten. So. Und indem Einstein eben diese allgemeine Relativitätstheorie in diesem Artikel 1917 angewendet hat, war das ja auf gewisse Art und Weise der Beginn der modernen Kosmologie. Und die Kosmologie ist ja die Wissenschaft vom Kosmos, von unserem Universum als Ganzen. Und die Kosmologie setzt sich nicht mit so Kleinigkeiten auseinander wie Galaxien oder Sterne oder Planeten. Das ist Astrophysik. Kosmologie ist die Wissenschaft vom Kosmos. Ja, so unwichtige Sachen wie Galaxien und so, ja. Kleinscheiß, könnte man auch sagen. Genau. Genau. Und als Einstein das gemacht hat, gab es ein klitzekleines Problem, weil vollkommen egal, wie du die Schwerkraft darstellst, ob jetzt als klassische Kraft oder als Krümmung der Raumzeit, wirkt sie immer anziehend. Also alle Massen ziehen sich gegenseitig an. Ne, also das ist ja bei der elektromagnetischen Kraft, die kann auch abstoßend wirken, was man ja bei zwei Magneten, die gleich gepolt sind, merkt. Es wirkt abstoßend, aber Massen können sich nicht abstoßen, sondern die ziehen sich alle immer an. Und was heißt das jetzt für ein Universum, in dem es Materie gibt, also Massen, die sich alle gegenseitig anziehen? Dann bekommst du heraus, es kollabiert. Also es zieht sich zusammen und stürzt in sich zusammen, weil sich alle Massen darin eben anziehen. Und das ist natürlich schlecht. So, das gleiche Problem hatte schon ein paar hundert Jahre davor Isaac Newton gehabt, weil Newton hatte ja erstmals das oder ein Gravitationsgesetz formuliert. Das Newton'sche Gravitationsgesetz gilt übrigens also immer noch. Das ist, also für unser Sonnensystem zum Beispiel, brauchen wir nicht die allgemeine Relativitätstheorie in den meisten Fällen, sondern da reicht uns Newton's Gravitationsgesetz, weil sich für relativ kleine Massen, eben Kleinscheiß wie Sterne und Planeten, die allgemeine Relativitätstheorie zu Newton's Gesetzen vereinfacht. Aber auch das ist nicht so wichtig. Das Wichtige ist, auch Newton hatte dieses Problem, dass eigentlich alles in sich zusammenstürzt, weil alles zieht sich ja irgendwie an. Und Newtons brillante Lösung war zum damaligen Zeitpunkt, dass Gott dafür verantwortlich ist, alle Himmelsobjekte schön voneinander getrennt zu halten, dass dann eben das Universum nicht zusammenstürzt. Einstein im Jahr 1917 hatte jetzt aber keinen Gott mehr oder keine höhere Macht, die dafür sorgt, sondern er brauchte irgendwas anderes, weil seine Feldgleichungen ihm halt gesagt haben, also entweder kollabiert das Universum oder es expandiert. Das wäre auch noch möglich gewesen, aber das konnte ja nicht sein, weil genau wie Isaac Newton lebte Albert Einstein zu dem damaligen Zeitpunkt in einer Welt, in der man angenommen hat, dass das Universum tatsächlich statisch ist. Das heißt, es verändert sich nicht. Es verändert sich weder im Raum, also es dehnt sich nicht aus und es zieht sich nicht zusammen. Und es ist unveränderlich in der Zeit. Und das heißt, das Universum ist ewig. Das Universum ist nicht entstanden, sondern es war schon immer da und es wird schon immer da sein. Nun hatte ja aber, und man muss auch ehrlich sagen, das war im Jahr 1917 keine absurde Annahme, dass das Universum schon immer da war und einfach so ist, wie es ist, weil es gab keine Beobachtungen vom Weltall, die irgendetwas anderes besagt hätten. Weil zum damaligen Zeitpunkt, muss man sich vorstellen oder zurückversetzen, zum damaligen Zeitpunkt im Jahr 1917 war tatsächlich die Annahme, dass unser gesamtes Universum aus der Milchstraße besteht. Also es war damals noch nicht bekannt oder allgemein anerkannt, dass es noch andere Galaxien neben der Milchstraße gibt. Was ich eigentlich total irre finde, dass Einstein diese allgemeine Relativitätstheorie sich überlegt hat für das gesamte Universum, in einem Universum, was nur aus einer einzigen Galaxie besteht. Ja, und wenn man noch ein, zwei Jahrhunderte weiter zurückgeht, ne, so die Zeit, wo, oder weiß nicht, wahrscheinlich noch ein Stück weiter, ne, also wo man sozusagen mit Teleskopen auch noch nicht rausgefunden hat, wie eigentlich, was eigentlich die Milchstraße genau ist, dann ist es ja fast noch kleiner. Dann ist es ja eigentlich nur Erde, Sonne und Planeten und so ein paar Fixsterne, die irgendwie so die Grenze sind, ne? Also. Ja, also mich wundert es nicht, dass man dann auch tatsächlich früher angenommen hat, dass man da halt etwas, ich sag mal, spirituell Höheres an diese Stellen gesetzt hat. Wobei ich es interessant finde, weil in meinen geologischen Geschichten geht es ja auch oft darum, wie selbst im 19. und 20. Jahrhundert noch so religiöse Vorstellungen teilweise in diese naturwissenschaftlichen Vorstellungen mit reingespielt haben, ne? Sowas wie Sintflut, ne? Wo ich jetzt erwarten würde, naja, okay, also das so die Schöpfungsgeschichte spricht ja schon von einem Anfang. Da würde ich ja fast erwarten, dass das auch irgendwie in den Köpfen drin war. Aber das konnte man wahrscheinlich, ja, da gab es halt wirklich keine Anhaltspunkte dafür, naturwissenschaftlich. Naja, es gab keinen Anhaltspunkt, zumindest nicht in der Astronomie oder in der Wissenschaft vom Weltall, weil man hat halt damals angenommen, es ist alles die Milchstraße, und wenn du die Milchstraße beobachtest, natürlich bewegen sich Sterne, und man hatte auch damals schon irgendwie so ein bisschen Parallaxe vermeldet, also man konnte die Positionen von Sternen so ein bisschen bestimmen und sowas, aber nichts in der Milchstraße hat oder wenig bis gar nichts darauf hingedeutet, dass sich das Universum als Ganzes verändert, dass irgendwas expandiert oder kollabiert oder so. Und dann war natürlich auch Einstein eher natürlich einen wissenschaftlichen Schlag in der Interpretation der Wissenschaft und seiner Ergebnisse. Und deshalb, ja, hatte er nun eben mit der Relativitätstheorie das Ärgernis, weil laut ihr verändert sich das Universum als Ganzes, aber Einstein wollte ein statisches Universum. Und da er sich im Gegensatz zu Newton eben schlecht auf ein höheres Wesen berufen konnte oder wollte, hat er einfach in seine Feldgleichungen eine Konstante eingefügt, einen weiteren Faktor, nämlich die kosmologische Konstante. Bums, war sie drin. Also die kosmologische Konstante, was ist das? Die sollte wie eine Art abstoßende Kraft wirken im Universum. Also sie wirkt der Anziehung der Schwerkraft entgegen. Und damit hat man ganz einfach ein statisches und unveränderliches Universum, wie gewünscht. Postuliert. Postuliert. Mhm. Was diese abstoßende Kraft sein soll, weiß man nicht. Hat man sie je schon mal beobachtet zum damaligen Zeitpunkt? Nope. Irgendwie könnte man auch sagen, es ist schon so ein bisschen Mogelei. Und dessen war sich auch Einstein von Anfang an bewusst. Aber er konnte halt nur so das Universum bekommen, was er wollte und auch was der damaligen Stand der Wissenschaft entsprach, nämlich eins ohne Anfang, ohne Entstehung und ohne Veränderung. So, und wenn Einstein recht behalten hätte, dann wäre meine Geschichte an der Stelle bereits zu Ende, weil wir erinnern uns, die Ausgangsfrage lautet, wie ist das Universum entstanden? Und 1917 lautete eben die Antwort darauf, gar nicht. Es war schon immer da. Mhm. So, soweit zur Theorie. Aber zu der Zeit, als sich Albert Einstein noch den Kopf über die allgemeine Relativitätstheorie zerbrochen hat, ging das astronomische Leben weiter und auch die Entwicklungen in der Astronomie gingen weiter und es wurden immer bessere Teleskope gebaut, mit denen sich auch leuchtschwächere Objekte beobachten ließen. Und was auch zu dieser Zeit entwickelt wurde stärker, ist Spektroskopie. Spektroskopie heißt ja, dass ich mir von einem Himmelskörper nicht seine Helligkeit angucke, also Photometrie, was wir im Grunde genommen betreiben, wenn man einfach nur durch ein Teleskop guckt, ne, dann siehst du ja einfach nur, wie hell ist dieser Lichtpunkt oder wie dunkel ist dieser Lichtpunkt, und das ist schön und auch sehr hübsch anzugucken kann das sein, aber es ist halt letztendlich die Helligkeit eines Körpers beobachten. Und Spektroskopie heißt, man schaut sich nicht die Helligkeit an, sondern zerlegt dieses Licht in seine Einzelteile, also in seine unterschiedlichen, in seine einzelnen, ja, Spektralfarben, in seine einzelnen Farben, und kann anhand der Linien darin erkennen, welche chemischen Elemente in diesem Himmelskörper enthalten sind. Das ist ja wie dieses berühmte Fraunhofer-Spektrum, wenn du das scheinbar weiße Licht der Sonne mit einem Prisma zum Beispiel in seine Regenbogen-Einzelfarben zerlegst, dann wirst du dunkle Linien darin sehen. Und das sind die Spektrallinien, Und die deuten eben darauf hin, welche, in dem Fall, welche Elemente in der Atmosphäre der Sonne da sind. So wurde das Element Helium überhaupt erst entdeckt. Zum ersten Mal in der Sonne nachgewiesen, zum Beispiel. So. Weshalb es Helium heißt, vermutlich, oder? Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Deshalb heißt es Helium, weil das Element Helium war nicht auf der Erde entdeckt, sondern man hat die Spektrallinien in der Sonne gesehen, sich gedacht, was ist das denn? Und kam dadurch auf den Trichter, dass es eben dieses Element Helium gibt. Der Sternenstoff, sehr schön. Ja, der Sternenstoff. Aber das ist ein guter Punkt. Das ist, jedes chemische Element hat immer dieselben Linien. Also Helium, ich kenne jetzt nicht die Wellenlänge der Linien in Helium, die verschiedenen. Diese Linien sind immer bei derselben Wellenlänge. Und das ist tatsächlich, deshalb kann ich es auch sagen, ne? Weil auch wenn ich hier zum Beispiel die Spektrallinien von Helium, bleiben wir einfach mal dabei, hier auf der Erde messe, wenn ich das Gas vermesse, die Spektrallinien, dann kann ich in der Sonne nachgucken und da sind die Linien bums an derselben Stelle. Und das ist tatsächlich ziemlich wichtig für das, was ein US-amerikanischer Astronom namens Vesto Melvin Slipher gemacht hat. Der hat nämlich auch solche Astrospektroskopie betrieben. Wer war Vesto Melvin Slipher? Ein, wie gesagt, US-amerikanischer Astronom, der den Großteil seiner Forschung am Lowell Observatorium gemacht hat. Das ist in Flagstaff in Arizona. Der war auch super lange dessen Direktor, irgendwie von 1916 bis 1952. Okay. Aber bevor er eben direkt, also echt, hat eine Weile durchgehalten. Aber bevor er eben dessen Direktor wurde, hat er eine ganze Menge mit dieser Astrospektroskopie untersucht. Und im Jahr 1909 zum Beispiel sollte er das Spektrum des Andromeda-Nebels untersuchen. Nebels. Genau. Der Andromeda-Nebel, wie er damals bekannt war, ist im Sternbild Andromeda, daher der Name, erscheint, den kann man auch prinzipiell mit bloßem Auge sehen, bei sehr dunkel, also bei sehr guten Beobachtungsbedingungen in der heutigen lichtverschmutzten Großstadt nicht mehr. Es hilft so ein bisschen, hilft manchmal so ein bisschen daneben zu gucken, dann sieht man ihn ja, eigentlich. Dann sieht man so aus dem, bisschen aus dem Augenwinkel, aber man sieht eben auch schon mit bloßem Auge, dass das eben keine Punktquelle ist, also ganz klar kein hell leuchtender Stern, sondern irgendwie ein verschwommenes, blobbiges Etwas. Und warum sollte Slipher nun untersuchen, was für chemische Elemente in diesem Nebel enthalten sind? Man glaubte zum damaligen Zeitpunkt, dass diese Spiralnebel, zu der ja auch der Andromeda-Nebel gehörte und gehört, weil er ist spiralförmig, dass das vielleicht ein noch junges Sternsystem ist, also ein Sternsystem, was gerade entsteht. So. Vesto Slipher untersuchte also so komische Spiralnebel und im Jahr 1912 ist es ihm auch gelungen, das Spektrum des Andromeda-Nebels zu vermessen. Und da war eine große Überraschung, denn ich hatte ja gesagt, diese Linien von diesen chemischen Elementen erscheinen immer an derselben Stelle. Und das sagt dir aber auch, weil die ja auch immer dann im selben Abstand zueinander erscheinen. Ne? Also wenn man zum Beispiel sagt, okay, die Linie von Element XY ist an der Stelle, dann ist die Linie von Element YZ immer, ich sag jetzt mal blöd gesagt, 200 Nanometer davon entfernt. Ne? Also du hast durch diese Linien auch ein Muster, wie weit die alle voneinander entfernt sind. Und da war nun eben die große Überraschung, die Vesto Slipher herausgefunden hat, dass die Linien dieses Andromeda-Nebels alle irgendwie verschoben waren. Also die Linien dieser chemischen Elemente waren da und sie waren auch alle im richtigen Abstand zueinander, aber sie waren nicht an der richtigen Stelle im Spektrum, sondern sie waren alle ins Blaue verschoben. Also wenn ich sage, okay, diese Linie von diesem Element ist normalerweise ja rot, dann ist sie dann eben ein bisschen weniger rot. Also sie ist einfach in diesem Regenbogenspektrum, ist sie in den Blaubereich verschoben. Und das wusste man damals dann tatsächlich auch schon. Diese Blauverschiebung oder Rotverschiebung, was vielleicht ein eingängigerer Begriff ist oder ein bekannterer Begriff, das heißt, dass sich dieses Objekt, dieser Spiralnebel, in dem Fall Andromeda, dass sich dieser Nebel bewegt. Und das erklärt man immer, und das ist auch letztendlich nichts anderes als der Doppler-Effekt. Der Doppler-Effekt, immer der Klassiker mit dem Krankenwagen oder dem Polizeiauto, was auf uns zufährt. Und ja, Schallwellen aussendet mit dem Tatütata. Und wenn es auf uns zufährt, wenn es sich auf uns zubewegt, dann sind die Schallwellen eben auch ins Blaue verschoben, weil es auf uns zukommt und das wird dadurch hochfrequenter. Und wenn es sich von uns wegbewegt, dann sind die Schallwellen quasi rot verschoben und dann wird es niederfrequenter, also tiefer. Das habe ich erst vorgestern meinem Sohn erklärt, der 8 ist. Und mit der Wellenanalogie ist ja auch nicht so leicht, aber er fand es total logisch. Total logisch, klar. Mhm. Ja? Fand ich super. Das ist aber, dein Sohn hat sehr schlaue Eltern und natürlich findet er das total wahrscheinlich logisch. Wahrscheinlich liegt das daran, ja. Du kannst ihn auch einfach morgen nochmal fragen, wie das nochmal war und dann kannst du mal gucken, was hängen geblieben ist. Ja, genau. Manchmal wird auch was simuliert, wer weiß. Nein, aber man kann sich auf jeden Fall merken, wenn die Linien eines astronomischen Objektes, die Spektrallinien eines astronomischen Objektes ins Blaue verschoben sind, bewegt sie es auf uns zu und wenn sie ins Rote verschoben sind, dann bewegt sie es von uns weg. Und man kann damit auch die Geschwindigkeit vermessen. Und im Fall von Andromeda-Nebel war eben die riesige Überraschung, dass dieser Andromeda-Nebel mit einem Karacho auf uns zukam oder auf uns zuzukommen scheint, nämlich mit 300 Kilometern pro Sekunde, was jetzt einigermaßen umfährt. So. Und diese erste Vermessung von dem Geschwindigkeit von so einem Spiralnebel, das war jetzt nicht so, es wurde damals mit einiger Skepsis betrachtet, weil das war halt einfach sehr viel größer als die Geschwindigkeiten von sämtlichen Sternen, die man bisher vermessen hatte. Also es war ein bisschen komisch. Aber Vestus Leifer macht weiter und hat in den darauffolgenden Jahren nach 1912 die Spektra und die Spektren und damit eben auch die Geschwindigkeiten von insgesamt 25 solcher Spiralnebel vermessen. Und davon waren nur 4 ins Blaue verschoben, also ähnlich wie der Andromeda, also genau wie der Andromeda-Nebel, der eben auf uns zukommt. Und die restlichen 21 waren alle rot verschoben, was heißt, sie bewegen sich alle von uns weg. Und die Geschwindigkeiten von dieser, okay, sie bewegen sich alle von uns weg, die waren von so 150 Kilometern pro Sekunde bis zu 1100 Kilometern pro Sekunde. Und das hat für einige Irritationen gesorgt, weil solche großen Geschwindigkeiten, ich hatte ja schon gesagt, die 300 Kilometer pro Sekunde, also schwierig, ne, ist eigentlich viel zu schnell, schneller als sämtliche Sterne. Als die Polizei erlaubt. Mhm. Absolut, aber diese schnelle Bewegung von uns weg war noch erstaunlicher, weil man konnte ja damals auch grob die Masse unserer Galaxie bestimmen. Und ne, Gravitationsgesetz war ja zumindest auch damals auch schon nach Newton bekannt. Und wenn die jetzt aber so schnell unterwegs sind, diese Spiralnebel, dann würde das ja eigentlich heißen, dass die nicht aufgrund der Schwerkraft an die Milchstraße gebunden sein können. Also die sind zu schnell, um eigentlich sich irgendwie in der Milchstraße halten zu können. Und da war jetzt die Frage, also okay, was nun? Wenn die Messungen stimmen, dann würde es eigentlich heißen, dass die Spiralnebel eben nicht zur Milchstraße gehören, weil sie dafür zu schnell sind. Und in der Folgezeit sind dann Slifers Messungen eben zu einem Argument in der Debatte geworden, in der es darum ging, was eigentlich mit diesen Spiralnebeln los ist. Weil, ich hatte ja vorhin gesagt, eigentlich sollte Vestus Slifer den Andromeda-Nebel untersuchen, weil man gedacht hat, oh, es ist ein junges Sternsystem. Aber es gab eben auch Forscherinnen und Forscher, die angenommen haben, dass diese Spiralnebel ganz eigene Galaxien sind, genau wie unsere Milchstraße. Und dass sie sich deshalb außerhalb der Milchstraße befinden und sie deshalb so schnell sein können. Perfekt. Und wie gesagt, wenn die mit dem Karacho unterwegs sind, würde das ja eigentlich perfekt passen. Aber hier kommt das aber, um sicher zu gehen, dass diese viel zu schnellen Spiralnebel wirklich eigene Galaxien sind, müsste man halt auch ihre Entfernungen kennen und damit rausfinden, dass sie sich jenseits der Milchstraße befinden. Ne? Weil wenn du feststellst, okay, dieser Nebel ist nur 5 Lichtjahre weit weg, sage ich jetzt einfach mal so, dann hättest du ein noch viel größeres Problem. Aber dann würde sich ja ganz klar in der Milchstraße befinden. Aber wenn sich diese Nebel so weit weg befinden, dass sie eben außerhalb der Milchstraße sind, also außerhalb der am weitesten bekannten Sterne, dann wäre ja klar, okay, es wären wirklich eigene Spiralnebel und nicht innerhalb, also es wären extragalaktische Nebel in dem Fall. So, aber Entfernungsmessungen im Weltall sind schwierig, vor allem zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und deshalb konnten die Geschwindigkeitsmessungen von Vestus Slifer erstmal nicht weiterhelfen, nicht alleine. In der Hinsicht kam der Durchbruch erst ein paar Jahre später, und zwar durch einen Astronomen namens Edwin Hubble. Habe ich schon mal gehört, ja. Hast du schon mal gehört? Ja. Ja, genau, der Hubble, nach dem das Hubble-Weltraumteleskop heute benannt ist. Und Edwin Hubble hat sich nämlich einen Namen gemacht, zunächst, weil es ihm eben gelungen ist, die Entfernung dieser Spiralnebel zu bestimmen. Und wie hat er das geschafft? Er hat es geschafft, indem er in den Spiralnebeln einige Cepheiden aufstöberte. Da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Die Kurzvariante ist, dass Cepheiden sind Sterne, die ihre Helligkeiten periodisch verändern, also regelmäßig ihre Helligkeiten verändern, und das 1912 von einer Astronomin oder einer Astrophysikerin namens Henrietta Swan Leavitt konnte die nachweisen, dass wenn ich Cepheiden vermesse und ihre Helligkeitsschwankungen vermesse und die Periode davon, dann kann ich ihre absolute Entfernung im All bestimmen. Also wenn ich die Helligkeitsschwankungen eines Cepheiden vermesse, dann kann ich dir sagen, wie weit weg dieser Stern ist. So, das ist in der Kurzfassung diese Periodenleuchtkraftbeziehung. Genau, wir hatten übrigens die Cepheiden schon zweimal, beziehungsweise du, nämlich zum einen in der Folge über Sterne verstehen mit Lochkarten und dann in der Folge zur Astroseismologie hast du die auch erwähnt gehabt. Atipi-topi, von daher, das halte ich dann auch in den Shownotes fest, und wenn es wirklich interessiert, dann kann das dann nochmal kommen. Aber Hubble hatte eben weder Lochkarten noch Astroseismologie, sondern was er eben hatte, er hat diese Cepheiden in diesen Spiralnebeln entdeckt. So, und dann konnte er eben 1923 nachweisen, dass der Andromeda-Nebel weit außerhalb der Milchstraße liegt, weil er eben so weit weg ist. Und das war dann dadurch eben der Beweis tatsächlich, also diese Entfernungsmessung zusammen mit dieser Geschwindigkeitsmessung, weil ich hatte ja auch gedacht, der Andromeda-Nebel ist mit so viel Karacho unterwegs, dass Edwin Hubble eben zeigen konnte oder dazu beigetragen hat, zu zeigen, dass diese Spiralnebel tatsächlich gar keine Nebel sind, auch wenn sie ausschauen wie ein Blob, sondern eigene Galaxien. Und der Andromeda-Nebel ist eben heute vor allen Dingen bekannt als die Andromeda-Galaxie, die uns nächste wirkliche Spiralgalaxie, bisschen größer als die Milchstraße, aber eben genau wie die Milchstraße eine Spiralgalaxie. Das ist ja auch so der Moment, wo sich die Astronomie so richtig als zu einem Kaninchenbau wandelt, oder? Also ich finde das interessant, weil es ist ja ungefähr auch die Zeit, wo man eigentlich so das Konzept der Deep Time in der Geologie erkannt hat, ne? Dass irgendwie alles, was so existiert, nicht ein paar Millionen Jahre, sondern ein paar Milliarden Jahre alt ist. Mhm. Und in der Astronomie das Gleiche. So, okay, das ist alles irgendwie viel, viel, viel, viel größer, als wir uns das vorgestellt haben. In der Geologie wurde es auf einmal zeitlich sehr viel größer, genau. Und in der Astronomie wurde es auf einmal räumlich sehr viel größer. Genau. Ja. Ja, stimmt. Aber also auf einmal war alles größer. Aber damit mit Hubbles Entfernungsmessungen lebten wir ab 1925 dann auf einmal in einem Universum, in dem es außer unserer Galaxie, der Milchstraße, noch andere Galaxien ist. Aber im Großen und Ganzen ist es immer noch Einsteins statisches, unveränderliches Universum, das es schon immer gegeben hat. Und das unendlich groß ist. Und in dem die Feldgleichungen immer noch die kosmologische Konstante enthalten, die dafür sorgt. So, dann habe ich dir jetzt viel von Galaxien erzählt, von ihren Entfernungen und ihren Geschwindigkeiten. Aber was hat das nun mit diesem unveränderlichen Universum zu tun? Die Antwort darauf lautet eine ganze Menge. Das meinte zumindest ein belgischer Priester namens Georges Lemaître. Mhm. Der Name sagt dir vielleicht auch schon mal gehört, ja. Auch schon mal gehört, genau. Also, wer war Georges Édouard Lemaître? Also, er war belgischer Theologe, katholischer Priester und Astrophysiker, geboren 1894 und gestorben 1966. Und 1925, um den Dreh rum, hat Georges Lemaître eben noch einmal nachgerechnet oder halt sich wie viele theoretische Physiker oder wie einige theoretische Physiker hat er sich eben mit Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie beschäftigt und hat versucht, die Feldgleichungen zu lösen für unser Universum. Weil ich habe ja auch vorhin schon mal anklingen lassen, das ist die allgemeine Relativitätstheorie und auch diese Feldgleichungen sind furchtbar komplex. Einstein hat ja dafür Jahre gebraucht. Ne, also zum Vergleich, die spezielle Relativitätstheorie hat er sich ja im Grunde genommen selber in seinem Berner Patentamt am Schreibtisch überlegt. Und für die allgemeine Relativitätstheorie hat er wirklich auch in Zusammenarbeit mit anderen Mathematikern mehrere Jahre gebraucht, um das zu formulieren. Und von daher war das eben auch nicht so einfach, das dann eben für alles hinterher zu lösen. Und deshalb haben sich damit eben auch andere Forscher beschäftigt und eben auch Georges Lemaître. Und Er hat eben diese Feldgleichungen oder die Feldgleichungen für unser Universum gelöst und festgestellt, dass die einsteinschen Feldgleichungen, kosmologische Konstante hin oder her, dir eben ein Universum geben, was nicht statisch ist, sondern dynamisch, dass es sich verändert. Das Gleiche hatte auch ein Kollege ein paar Jahre zuvor schon gezeigt, auch komplett theoretisch. Aber also die kurz auch davon lautet die vereinfachte Erklärung: Mit der kosmologischen Konstante ist immer noch nicht getan, weil selbst wenn ich die kosmologische Konstante habe, wäre das Universum instabil. Also es geht einfach nicht. Auch die kosmologische Konstante gibt dir kein statisches Universum, sondern laut Georges Lemaître eben eins, was sich mit der Zeit verändert. Und dass es eben die Argumentaritätstheorie ist, wie auch Einstein ja eigentlich ursprünglich rausgefunden hat, dass es dir ein Universum gibt, was eben expandiert und kollabiert. Das ist soweit zur Theorie, was, wie gesagt, auch andere Kollegen schon vorher beschrieben hatten teilweise. Aber was Georges Lemaître nun gemacht hat, was ihm wirklich gelungen ist, ist, diese theoretischen Überlegungen mit Beobachtungen zu verknüpfen. Mhm. Obwohl er Theoretiker ist. Ja, obwohl er Theoretiker ist, hat er sich überlegt, okay, also die Mathematik sagt mir, die Galaxie oder das Universum, das Universum ist nicht statisch, sondern es ist dynamisch, es verändert sich, es expandiert, es kollabiert, aber vielleicht ist es ja trotzdem auch statisch. Welche Beobachtungen könnten mir nun zeigen, wie es wirklich ist? Und dann ist ihm eingefallen, dass man das natürlich wunderbar verknüpfen könnte mit den Entfernungen und den Geschwindigkeiten der Spiralnebel. Also mit den weit entfernten Galaxien, die Slipher und Hubble vermessen hatten. Slipher die Geschwindigkeiten und Hubble die Entfernung. So, und das hat er nämlich gemacht. Er hat sich angeschaut, okay, also ich trage das einfach mal auf. Wie weit sind diese Galaxien von uns entfernt? Und wie schnell sind sie? Und was ihm da aufgefallen ist, ist, je weiter eine Galaxie von uns entfernt ist, desto schneller bewegt sie sich von uns weg. Soll heißen, das hatte ich auch, ich hatte gesagt, die Andromeda-Galaxie, und ich sage jetzt einfach Galaxie, weil sie ist ja nicht wirklich ein Nebel, die Andromeda-Galaxie ist uns ja sehr, sehr nahe. Also das ist unsere Nachbargalaxie. Und die bewegt sich auf uns zu. Okay. Aber im Großen und Ganzen, ich hatte gesagt, Slipher hat die Geschwindigkeiten von 25 Galaxien vermessen und 21 davon bewegen sich von uns weg. Und was Georges Lemaître dann eben rausgefunden hat, ist, je weiter die Galaxie von uns weg ist, desto schneller ist sie dabei. So, und das ist eine Beobachtung, die wird auch in einer Geschwindigkeit, die wird auch zusammengefasst, ist eine lineare. Also tatsächlich direkt proportional, das heißt, also es gibt die Formel V ist gleich H mal D, H ist einfach nur eine Konstante, V ist die Geschwindigkeit, D ist die Entfernung. Und da kann man sich ja, ne, je größer das D ist, desto größer ist auch die Geschwindigkeit. Aber das heißt, es gab Cepheidenmessungen nicht nur, also Entfernungsmessungen nicht nur für die Andromeda-Galaxie, sondern auch schon für andere Galaxien zu der Zeit. Ja, das hatte Hubble auch gemacht. Mhm. Also das haben natürlich dann auch noch andere Astronominnen und Astronomen gemacht, aber das war eben der eigentliche Knackpunkt, warum Hubble das dann auch zugesprochen wurde, dass er diese ganzen Entfernungsmessungen durchgeführt hat, weil er das nicht nur für die Andromeda-Galaxie gemacht hat, sondern auch für andere Galaxien. Mhm. Okay. Und deshalb waren eben für die Geschwindigkeiten, die Slipher damals vermessen hatte von diesen Galaxien, dafür waren dann eben auch dann, als Georges Lemaître dann eben 1927 ankam, waren dann eben auch schon die Entfernungen bekannt. Und deshalb konnte er das überhaupt erst in so einem Graph, also in so einem Diagramm auftragen. So. Und was sagt dir das, wenn du feststellst, wenn du das alles so aufträgst, dass je weiter eine Galaxie von uns entfernt ist, desto schneller bewegt sich von uns weg. Für welches Universum spricht das? Naja, was weiter weg ist, bewegt sich noch schneller. Das heißt, es wird langsamer, oder? Nee, nicht langsamer. Also denk mal an räumlich. Ich denke gerade falsch. Also ich hatte rum. Ja gesagt, das Universum expandiert, es kollabiert oder ist es statisch? Ach so. Naja, es expandiert. Genau. Mhm. Weil wenn es statisch wäre, würde man ja eigentlich annehmen, dass das alles, ne, dann wären ja vielleicht die Geschwindigkeiten zufällig, ne? Also dann hättest du. Du bewegst dich im Mittel irgendwie, Mittel Null, manche kommen auf uns zu wie Andromeda, ungefähr gleich viele fliegen weg von uns, genau. Genau. Aber das ist und wenn es kollabieren würde, würde man ja erwarten, dass, also wenn es sich, ne, dass alle Galaxien auf uns zukommen, ja, die Mehrheit und dann zumindest. Der Großteil einfach die Mehrheit, dass der Großteil blau verschoben ist. Mhm. So. Mhm. Aber wenn der Großteil nun mal rot verschoben ist und je schneller, ja, je weiter sie weg ist, desto schneller bewegt sie sich von uns weg, das heißt ja eigentlich, dass sich das Universum als Ganzes, also die Raumzeit als Ganzes, ausdehnt. Mhm. Dass das Universum expandiert. Und deshalb, nachdem Georges Lemaître eben diese Tatsache eigentlich schon aus der Mathematik, aus dieser allgemeinen Relativitätstheorie rausgezogen hatte. Er hatte ja schon rausgezogen, dass das Universum eben sich in der Zeit verändert und eben, ne, expandiert, sich ausdehnt. Und dann hat er eben das mit diesen Beobachtungen verglichen und festgestellt, ja, das passt ja ganz gut. Mhm. Also er hat zum ersten Mal die Theorie mit den Beobachtungen verknüpft und festgestellt, es passt, und konnte dadurch eben beschreiben, dass wir in einem Universum leben, was expandiert. So, 1927 war das. Da hat Georges Lemaître seinen Artikel dazu veröffentlicht. Dann fragt sich, was denkst du, ist dann passiert, Karl? Warte, das ist schon ein podcast-internes Meme, oder? Nichts? Genau. Das haben wir lange nicht mehr benutzt. Ich habe immerhin nicht tatsächlich gesagt, es ist nichts passiert. Warum ist nichts passiert? Das hat vor allen Dingen einen Grund, dass Georges Lemaître seine Entdeckung, seine Beschreibung in einem ziemlich obskuren belgischen Fachmagazin veröffentlicht hat und auch noch auf Französisch. Oh lala. Ja, in einer Zeit vor Google. So, es gab dann aber 1927 gab es einen Kongress, auf dem Georges Lemaître anwesend war und auch Albert Einstein, der ja zu dem Zeitpunkt schon längst den Status einer Legende erlangt hatte. Und Georges Lemaître gibt also Albert Einstein eine Ausgabe seines Fachartikels, in dem er eben beschreibt, dass wir in einem expandierenden Universum leben. Und was Einstein dazu gesagt hat, hat Georges Lemaître einige Jahre selber aufgeschrieben. Und zwar: Après quelques remarques techniques favorables, il conclut en disant que du point de vue physique, cela lui paraissait tout à fait abominable. Also was Einstein gesagt hat, ist, ja, übersetzt mal deine bitte. Mathematik ist prima und deine Physik ist furchtbar. Also Einstein fand es furchtbar, weil ja, oh, die Physik würde ja dann heißen, so, oh, wir leben in einem expandierenden Universum, aber Einstein hatte jetzt ja extra ja diese kosmologische Konstante reingeschuhhornt irgendwie und da kann man natürlich nicht mit d'accord gehen. Also Einstein fand es furchtbar und damit galt auch 1927 immer noch: Wir leben in einem statischen Universum ohne Anfang. Weil Einstein einfach die Autorität war in dem Moment wahrscheinlich auch, ne? Natürlich, also das war ja jetzt kein öffentlicher Slapdown, ne? Aber es war halt einfach, das war halt der wissenschaftliche Konsens zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und ja, dann kommt ein belgischer Priester an und sagt, übrigens, also nein. Aber ja, deshalb erstmal noch in einem statischen Universum gelebt, aber nicht mehr lange, könnte man sagen, 1927, denn ich hatte ja vorhin schon mal Edwin Hubble angesprochen, der mit dem Hubble-Weltraumteleskop, der die Entfernungen zu den damaligen Spiralnebeln gemessen hat und so herausgefunden hat, die sind viel zu weit weg, um noch in unserer Galaxie zu sein. So, und Hubble hat aber nicht nur sich mit den Entfernungsmessungen zufrieden gegeben, sondern er arbeitet auch an den Rotverschiebungen der Galaxien, also auch an den Geschwindigkeitsmessungen der Galaxien, und veröffentlicht 1929 einen Fachartikel, in dem er beides miteinander verknüpft, in ein Diagramm einträgt und feststellt, hey, je weiter eine Galaxie von uns entfernt ist, desto schneller bewegt sie sich von uns weg. Ach was. Ja, und zwar hat das einen direkt proportionalen Zusammenhang. Geschwindigkeit v ist gleich h, der Hubble-Konstante, mal d, der Entfernung. Also Hubble hat das damals nicht selber Hubble-Konstante genannt, aber ja. So, und wenn du jetzt denkst, das hat mir die Franzi doch eben schon erzählt, ja, das stimmt, das hat sie, weil genau das, was Georges Lemaître schon vor zwei Jahre zuvor beschrieben hatte, übrigens auch mit den Daten mit den Entfernungsmessungen von Hubble und den Geschwindigkeitsmessungen von Slipher, macht jetzt Hubble im Jahr 1929 einfach nochmal. Und erwähnt übrigens Slifers Geschwindigkeitsmessungen nicht namentlich, er nimmt die Daten einfach und ja, so. Also, Um ehrlich zu sein, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Hubble im Jahr 1929 den obskuren, auf Französisch geschriebenen Artikel eines belgischen theoretischen Astrophysikers und Priesters kannte. Aber es ist halt auch so, dass im Gegensatz zu Georges Lemaître durch seine Galaxienentdeckungsgeschichte, ne, dass Galaxien eben eigene Galaxien sind, sehr viel bekannter war und außerdem nicht gerade als stiller, zurückhaltender Mensch bekannt war. Also er war sehr gut in Self-Promo. Alles klar. Und darin auch die Errungenschaften und tollen Dinge des Observatoriums herauszustellen, an dem er gearbeitet hat. Das war das Mount Wilson Observatorium bei Los Angeles. Das hat alles im Grunde genommen dazu geführt, dass diese Beziehung, also dieses je weiter eine Galaxie von uns entfernt ist, desto schneller bewegt sich von uns weg, dieses V ist gleich H mal D, dass diese Beziehung als das Hubble-Gesetz bekannt geworden ist, dass H als Hubble-Parameter bekannt geworden ist, und das ist auch mal eine eigene Geschichte, dieser Hubble-Parameter, das Hubble-Teleskop, also famous. Und auch heute, warum kennst du Edwin Hubble? Was ist das Erste, was dir zu ihm einfällt? Ein Hubble-Teleskop tatsächlich, also so aus Kindheit, ne? Ist natürlich auch ist in meinen Kindheitstagen, in unseren gestartet worden. Aber was hat er wissenschaftlich geschafft? Naja, das, was du erzählt hast, dass wir wissen, dass das Universum nicht nur aus der Milchstraße besteht, ne? Durch die Entfernungsmessung. Das ist das, was ich mit ihm verbinde. Okay. Dann bist du auf meine Fangfrage nicht hereingefallen, das ist schade, aber was tatsächlich auch heutzutage noch oft gelehrt wird und auch erzählt, ist die Geschichte, dass mit dieser Publikation von 1929, dass Edwin Hubble die Expansion des Universums entdeckt hat. Aber das stimmt eben nicht, weil Edwin Hubble in seinem gesamten Fachartikel von 1929 die Expansion des Universums überhaupt gar kein einziges Mal erwähnt hat. Er war nämlich generell kein Fan davon, seine Daten irgendwie zu interpretieren. Und außerdem, also er hat einfach nur gemessen, er hat große Datensätze für die damalige Zeit, große Datensätze verarbeitet und die Beziehung daraus beschrieben. Dann hat er es dabei aber belassen. Er hat keinen Schluss daraus gezogen. Das galt auch für seine andere Forschung. Und er war außerdem ein Wissenschaftler seiner Zeit. Er hat eigentlich angenommen, dass das Universum statisch ist und unveränderlich. Also Edwin Hubble hat nicht entdeckt, dass das Universum expandiert. Und daran hat sich tatsächlich auch den Rest seines Lebens nichts geändert. Die Grundannahme war letzten Endes ähnlich wie bei Einstein, ja? Also das ist halt irgendwie unveränderlich. Aber er hat eben, ne, Einstein hat ja letztendlich Theorie gemacht und eine Grundannahme explizit reingesteckt. Hubble hat einfach nur gemessen und hat sich ansonsten sehr zurückgehalten. Aber Hubble war nie ein Fan vom expandierenden Universum. Hubble ist 1953 verstorben. Und ein Wissenschaftshistoriker hat es sehr schön beschrieben in einer Geschichte, dass das anscheinend auch das war auch erst so eine Entwicklung, dass erst ab Mitte der 1940er Jahre Astronominnen und Astronomen angefangen haben, Hubble als den Entdecker der kosmischen Ausdehnung zu identifizieren und zu bezeichnen. Aber dass Hubble selber, als er dann 1953 gestorben ist, dass er war happily unaware, also ist er ins Grab gegangen, dass er die Expansion des Universums entdeckt hätte. Also, weil Hubble kein Fan der Expansion. Aber das heißt, er hat letzten Endes dieses Paper 29 geschrieben, wo seine Daten eigentlich zeigen, dass alles, was weiter weg ist, sich immer schneller bewegt. Aber er hat keine Schlüsse draus gezogen. Nein. Und er hat sich auch immer wieder dagegen gewehrt. Es gibt doch irgendeinen Zeitungsschnipsel. Er war halt von der Schule, der beobachtenden Schule, das, was man bei Theoretikern heutzutage sagt, als Shut up and calculate. Ja. Dieses, ich interpretiere es nicht. Also, not my department so ein bisschen, ne? Es ist jetzt ein bisschen böse, ja, aber das geht mich nichts an. Und es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel könnte das ja auch daran liegen, dass ein Phänomen namens Lichtermüdung stattfindet, wo Licht quasi, je weiter es weg ist, einfach ein bisschen müde wird sozusagen und sich deshalb ins Rote verschiebt. Oder, das ist eine neuere Theorie, war halt auch eher Fringe, dass alle Massen im Universum schwerer werden mit der Zeit und sich deshalb das Licht ins Rote verschiebt. Also man könnte, wenn man... So ein bisschen die Frage, ob die physikalischen Gesetze über die Zeit und den Raum überhaupt konstant sind. Ne? Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann das natürlich alles Mögliche alles sein. Ja. Mhm. Aber ich sag nur, das ist natürlich aus heutiger Sicht, würde man sagen, du schaust dir das an, okay, je weiter eine Galaxie von uns weg ist, desto schneller bewegt sich und denkst du, ja, Logo spricht das für die Expansion des Universums. Aber zum damaligen Zeitpunkt eben auch konzeptionell, wenn du in einem Universum lebst, was statisch ist, ja, dann wäre das natürlich ein Giant Leap. Ja, man muss immer vorsichtig sein mit so diesen rückblickenden Urteilen. Ja. Das sowieso. Aber als Urteil, was man rückblickend sagen kann, ist, Hubble hat dazu beigetragen, vor allen Dingen mit seinen Entfernungsmessungen, dass man eben mehr über Galaxien herausfinden konnte. Ja, er hat diesen Artikel 1929 veröffentlicht. Und er hat da auch nicht plagiiert von Georges Lemaître, wie gesagt, das war nein. Aber ja, er war sehr gut in Selbstpromo und seine wissenschaftlichen Errungenschaften und Entdeckungen und auch die seines Observatoriums in den Vordergrund zu stellen. Und deshalb verwundert es nicht, dass dieses Gesetz zunächst nach ihm benannt wurde, das Hubble-Gesetz. Ne? Dieses V ist gleich H mal D, Hubble-Gesetz. Aber im Gegensatz zu Georges Lemaître hat er keine Schlüsse daraus gezogen. Man darf ja auch nicht, Georges Lemaître wollte ja auch nicht beweisen, dass das Universum expandiert, sondern Georges Lemaître hatte theoretisch herausgefunden, dass das Universum dynamisch ist und wollte es dann anhand von Beobachtungen überprüfen. So. Aber unter anderem auch deshalb hat die Internationale Astronomische Union, also der Berufsverband der Astronomen, hat im Jahr 2018 durch Abstimmung entschieden, dass dieses Hubble-Gesetz umbenannt wird zu Hubble-Lemaître-Gesetz, um eben das anzuerkennen, dass Georges Lemaître sehr dazu beigetragen hat, das durchzusetzen, die Erkenntnis, dass das Universum expandiert. Also der eine hat gut gemessen, der andere hat ein bisschen vorausschauender interpretiert, ne? Kann man sagen. Der andere hat sich dazu tatsächlich ein paar warme Gedanken gemacht, was das nun eigentlich heißt. Genau. Also da kann man natürlich auch argumentieren, ne, was ist dann die größere Contribution oder was zählt da mehr, aber unterm Strich bleibt. Na, es gehört einfach alles dazu. Es ist über 100 Jahre her und letztendlich aus Wurscht, aber was ich schon ganz wichtig finde, ist, dass man halt, wie gesagt, Hubble hat nicht entdeckt, dass das Universum expandiert. Das stimmt so nicht. Er hat das vermessen und die Indizien dafür gefunden, aber er hat selber nie diesen Gedankensprung gemacht und er wollte ihn auch nicht machen. Das ist so das Ding. Er war ja auch nicht ein paar Jahre später nach so, oh Gott, wie konnte ich nur überhaupt nicht. Er war bis zu seinem Lebensende eigentlich in der Öffentlichkeit mehr oder weniger agnostisch zu diesem Thema und aber eigentlich skeptisch gegenüber diesem expandierenden Universum. Also, so. Aber damit sind wir dann wenigstens jetzt gegen Ende dieser Geschichte dabei angelangt, dass das Universum expandiert. Also, ja, das ist ja schön. Aber die Frage ist ja natürlich immer noch, oder eine Frage, was ist mit Einstein in all den Jahren? Was hat er dazu gedacht? Also Einstein, hatte ich ja schon gesagt, der hat 1927 Georges Lemaître ziemlich abgewatscht, indem er gesagt hat, ihre Physik ist furchtbar. Und er hat noch ein paar Jahre mehr gebraucht, aber ab 1931 war auch Albert Einstein davon überzeugt, dass das Universum expandiert. Und wie wurde er davon überzeugt? Nun ja, es wird öfters tatsächlich darüber berichtet oder es wird so berichtet, dass es Edwin Hubble war, der Einstein bei einem Besuch im Jahr 1931 am Mount Wilson Observatorium seine Beobachtungen gezeigt hatte und ihn dadurch von der Expansion des Universums überzeugt hat. Aber das stimmt nicht. Wie gesagt, Hubble selbst hat seine eigenen Daten nie interpretiert und in der Öffentlichkeit gesagt, dass diese Beziehung darauf hindeutet, dass sich das Universum ausdehnt. Und Einstein hat das Mount Wilson Observatorium im Jahr 1931 besucht. Das war ein großer Besuch oder ein mehrwöchiger Besuch an der Westküste der USA und dabei mit sehr vielen Forscherinnen und Forschern gesprochen oder eigentlich nur mit Forschern, muss man ehrlicherweise leider sagen. Aber Hubble scheint da keinen nachhaltigen Eindruck hinterlassen zu haben, weil in seinen eigenen Aufzeichnungen, in Einsteins Aufzeichnungen erwähnt er, Edwin Hubble selbst so gut wie nicht. Also auch nicht, dass er ihn getroffen hätte. Und wenn er später von dieser Beobachtungen, von dieser Beziehung schreibt, schreibt er durchgehend, und das finde ich zum Schreien lustig, von Hubble. Also H-U-B-B-E-L statt Hubble, H-U-B-B-L-E. Und ich finde es so lustig, weil es wirklich über Jahre in den Tagebucheintragen und von da immer das, die Beziehung von Hubble. Und ich so, was angesichts der Tatsache, dass Hubble ein großes Ego hatte, mir auch nachträglich ich sehr lustig finde. Ja, wer weiß, was in dieser wenig Erwähnung, was dahinter steckt. Ne? Am Ende sind sie sich begegnet und waren sich nicht grün oder so, ne? Nein, das hätte ja Einstein auch, der war ja recht offen in seinen Aufzeichnungen. Hat einfach, selbst wenn er ihm mal die Hand geschüttelt hat, das hat einfach keinen Eindruck auf ihn hinterlassen. Mhm. Das muss es ja auch nicht. Wie gesagt, auch Hubble hat selbst seine Daten nie so interpretiert. Also es war auf jeden Fall nicht Edwin Hubble, der Einstein von der Expansion des Universums überzeugt hatte, was stattdessen den Ausschlag gegeben hat, war die Theorie, nicht die Beobachtungen. Denn neben Georges Lemaître hatten sich auch noch andere Theoretiker mit den Einsteinschen Feldgleichungen beschäftigt. Und genau wie Georges Lemaître, aber auch ein anderer Forscher war der Alexander Friedmann, der leider sehr früh verstorben ist, 1925. Und die Theorie hat eben festgestellt, dass daraus berechnete statische Universum, was ja Einstein dann bekommen hat mit seiner kosmologischen Konstante, dass dieses Universum ist nicht stabil. Also was das heißt ist, es kann nicht ewig sein, es ist einfach nicht stabil, sondern würde auch wieder in sich zusammenstürzen oder sofort expandieren. Also selbst mit der kosmologischen Konstante funktioniert das nicht. Man erhält nicht das statische Universum, was Einstein haben wollte. Mit anderen Worten, es kann was nicht stimmen. Und das hat dann über die Jahre hinweg, als sich das nun so angesammelt hat, und auch die Debatten mit anderen Kollegen. Das hat dann dazu geführt, in Kombination mit der Tatsache, dass Einstein selbst nie ein besonders großer Fan dieser reingequetschten kosmologischen Konstante war, weil die hatte er ja nur reingenommen, um sein statisches Universum zu bekommen, hat dann dazu geführt, dass Einstein die kosmologische Konstante wieder rausgeschmissen hat aus seiner allgemeinen Relativitätstheorie für das Universum. Und dass er ab 1931 das expandierende Universum akzeptiert hat und 1932 auch einen Fachartikel veröffentlicht hat mit einem neuen Modell des Universums, einem dynamischen Universum ohne kosmologische Konstante. So, hurra, also Ende gut, alles gut, fast, weil jetzt habe ich viel vom expandierenden Universum geredet, aber die Frage, wie genau das Universum nun entstanden ist oder dass es entstanden ist, ist ja immer noch nicht beantwortet. Weil ich meine, dass es entstanden ist, kann man sich ja irgendwie schon überlegen. Wenn das Universum expandiert, dann kann ich ja eigentlich in der Zeit zurückrechnen oder ne, immer zurückgehen. Und dann würde es ja mit der Rückspultaste immer kleiner werden, immer kleiner werden, immer kleiner. Und dann hätte ich ja irgendwann einen Anfang. Aber wie schaut dieser Anfang aus? Also zurück zur Frage, wie ist das Universum entstanden? Und dazu sagt die allgemeine Relativitätstheorie tragischerweise gar nichts. Also die allgemeine Relativitätstheorie sagt dir, es ist dynamisch, es expandiert, das ist die Beobachtung. Aber wie es nun entstanden ist, also wie der Anfang ausgesehen hat, war das nun irgendwie ein hat sich's früher zusammengezogen oder vielleicht vibriert's ja auch immer nur so ein bisschen oder irgendwie so, ne? Irgendwie so mal expandiert, mal zieht sich zusammen, vielleicht war es ganz früher trotzdem statisch und hat dann irgendwann angefangen, sich auszudehnen, weil das eben nicht stabil ist, dieses statische Universum. Weiß man ja nicht. Also, was war der Anfang? Und hier kommt ganz zum Schluss dann eben wieder Georges Lemaître ins Spiel, denn der hatte sich auch dazu ein paar Gedanken gemacht. Und schreibt 1931 erst einen sehr kurzen Brief an das Fachmagazin Nature und veröffentlicht später dazu auch eine Publikation und beschreibt eben einen Anfang des Universums in einem als ein einzigartiges Quantum, als ein einzigartiges ursprüngliches Atom. Weil, und darum ging die Geschichte heute nicht, es war ja auch zu der damaligen Zeit, so hat sich auch die Quantenmechanik entwickelt. Also man hat auf einmal verstanden, wie Atome und Teilchen auf der kleinsten Skala funktionieren. Man hat verstanden, wie Radioaktivität funktioniert und dass es eben auch diese Welt gibt. Und darauf basierend überlegt sich eben Georges Lemaître, dass das Universum so angefangen haben könnte, dass ein Primeval Atom, also ein ursprüngliches Atom, dass das das Universum war und dass dieses ursprüngliche Atom explodiert ist und dadurch das Universum entstanden ist. Und der Schluss daraus ist also, das Universum ist in einer Art gigantischen Explosion entstanden, wie eine Art Knall, nämlich in einem Urknall. Kabumm. Das Kabumm, ein explosiver, ein plötzlicher Anfang des Universums. Also nicht irgendwie schön pulsierend oder langsam oder irgendwie sowas, sondern ein plötzlicher Anfang des Universums. Das, was Georges Lemaître als das ursprüngliche Atom erstmals benannt hat, wird bei uns eben heute als der Urknall bezeichnet. Und das war erst ein kurzer Brief und dann ein Artikel für Nature, aber das... Nee, nicht für Nature, für ein anderes. Okay, aber wie viel stand da drin? Also wie viel Theorie war das? Oder war das wirklich nur das war sozusagen überhaupt nicht viel. Diese Idee in den Raum gestellt erstmal? Nee, nein, also was er schreibt ist, also es ist tatsächlich, dieser erste Brief an Nature ist super kurz, es sind irgendwie 431 Worte, es ist nichts. Ja. Und da schreibt er eben am Anfang, dass Sir Arthur Eddington, auch ein sehr berühmter Physiker, dass Sir Arthur Eddington schreibt, dass ihm philosophisch die Vorstellung eines Beginns der derzeitigen Naturgesetze, sage ich jetzt mal so, dass ihm das ein plötzlicher Anfang, dass ihm das zuwider sei. Das hat Arthur Eddington geschrieben, der hat gesagt, ihm ist die Vorstellung, dass alles plötzlich beginnt, repugnant, hat er gemeint. Mhm. Mir ist es zuwider. Also er hat tatsächlich auch schon geschrieben, 1928 war das in dem Buch, dass die Vorstellung, dass das Universum oder die Natur mit einem Bang gestartet hat, sei ihm zuwider. Also dieser plötzliche Beginn. So. Und dann schreibt Georges Lemaître weiter, dass er entdeckt hat, dass so wie die Quantenmechanik oder Quantentheorie sich derzeit entwickelt, dass es sich ihm eigentlich daraus erschließt, dass das Universum früher eben sehr viel anders ausgesehen hat als heute. Dass eben nicht the present order of nature mit einem Bang entstanden ist, sondern es war ja eben nicht so, dass es einen Bang gab und auf einmal hattest du Galaxien und Sterne und Planeten, also order of nature, sondern dass es aufgrund der Quantenmechanik eben früher ganz anders aussah, nämlich dass eben alles in so einem ursprünglichen Atom ist und dass da dann quasi plötzlich begonnen hat. Hm. Das war dieser Conceptual Leap. Das war dieser Gedankensprung, der Georges Lemaître gelungen ist, weil er halt auch gesagt hat, dass was ja die Quantenmechanik eigentlich beschreibt, ist, dass die Energie nur in diskreten Quanten vorhanden ist. Ne? Also Energie ist ja jetzt kein Kontinuum, sondern es ist immer in wohl definierten Päckchen vorhanden. So. Und das aufgrund der Expansion des Universums oder wie auch immer, das beschreibt er da nicht so, aber dass er sagt, okay, die Anzahl dieser Päckchen, dieser Energiepäckchen, die wird immer größer. Und wenn wir dann einfach zurückspulen, dann wenn die Anzahl der Päckchen sich jetzt erhöht, der Energiepäckchen, dann muss ja die Anzahl in der Vergangenheit immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner werden. Und deshalb sagt er dann, dass wir zu einem Zeitpunkt die gesamte Energie des Universums in einem einzigen Energiepäckchen haben müssen. Und das ist das, was er als das ursprüngliche Atom beschreibt. Ich finde das total spannend, ne? Weil, also Big Bang Theory, ne, kennen wir irgendwie aus der Popkultur, aber irgendwie ist es auch in der Popkultur oder so im allgemeinen Kopf so, glaube ich, schon so etabliert, dass das mit dem Urknall ja schon irgendwie so eine fundamentale Theorie ist. Und das so gleichwertig zu Relativitätstheorie oder Newton'sche Mechanik oder so. Aber zu dem Zeitpunkt ist es ja überhaupt nicht so. Also Lemaître ist sozusagen, also ohne das jetzt herabwürdigen zu wollen, der verbindet sozusagen so ein paar Punkte und hat diese Idee. Aber was das dann physikalisch bedeutet, das sind wir heute noch nicht, ne? Dass wir irgendwie wirklich eins zu eins beschreiben können, wie das funktionierte, wie die Physik funktioniert, wenn das alles so in dieser Singularität zusammenhängt. Genau, und ob es eine Singularität ist, weiß man ja auch nicht, ne? Ich meine, das weiß man auch gar nicht, ne? Also er macht sozusagen diese Extrapolation und traut sich, diesen Gedanken zu äußern. Und das ist seine Leistung. Und das ist auch eine Leistung, ne? Wenn alle anderen nur sagen, ja, wir beobachten nur und den anderen ist es total zuwider und keine Ahnung, das ist ja, was ist denn das für ein Argument? Also das ist ja auch irgendwie. Ja, ja gut, aber es war halt damals so. Es war aus dem Bauch, ja auch, ne? Ja, aber ich meine, letztendlich ist es halt auch die. Das war jetzt halt auch meine Geschichte für dich. Das war wirklich die Geschichte von den Anfängen des Anfangs des Universums. Ja, als die super. Wissenschaft erstmal herausfinden musste, dass es überhaupt entstanden ist. Und das konnte sie eben herausfinden, indem sie festgestellt hat, dass das Universum expandiert. Und tatsächlich war es Georges Lemaître, der mit dieser Idee des ursprünglichen Atoms, was explodiert, die Urknalltheorie begründet hat tatsächlich. Aber der Begriff des Urknalls, der sollte erst Jahre später geprägt werden. Und es ist ja auch so, das war 1931, da hat man ja nicht darauf gewartet, dass Georges Lemaître sich jetzt dazu Gedanken macht. Das war auch lange noch nicht anerkannt und hat sich dann durchgesetzt. Überhaupt nicht. Sondern das war der Anfang vom Anfang und deshalb habe ich auch gesagt, die Fortsetzungen gibt's dann ein andermal. Mhm. Genau. Aber dann war das eine sehr Geschichte schön. Für dich heute. Ich danke dir. Danke dir. Aber es wurde natürlich auch tatsächlich, also weil du ja am Anfang gesagt hattest, und das finde ich einen super interessanten Punkt, weil du ja auch gemeint hattest, warum hat man ein statisches Universum angenommen, wenn man von der Schöpfungsgeschichte, von der christlichen oder auch von der jüdischen oder der islamischen ausgeht, dann ist es ja auch kein zyklisches Universum, was ja auch andere Mythologien und Religionen annehmen, sondern es hat ja einen Anfang. Und teilweise wurde Georges Lemaître auch deswegen, kritisiert, naja, nicht kritisiert, aber ja schon so, weil ich meine, mit seinem ursprünglichen Atom hat er natürlich eine Schöpfungsgeschichte und er hat einen definitiven Anfang und das ist ja kein Problem, im Grunde genommen ein höheres Wesen hinter dieses ursprüngliche Atom zu setzen, was es zur Explosion gebracht hat. Na, das war schon. Ich meine, Georges Lemaître selber hat immer gesagt, er betrachtet das getrennt voneinander, aber er hat dann eine Schöpfungsgeschichte kreiert. Und recht behalten. Ich finde, das ist ein total interessanter Punkt hier, weil ich hatte dich ja auch am Anfang das gefragt, so mit diesem christlichen Background und dass es in der Geologie so eine Rolle spielte. Und hier kommt jetzt halt auch ein theoretischer Physiker, der aber auch katholischer Priester ist. Und das könnte man jetzt so irgendwie abtun, ne? Aber es ist ja auch immer die Frage, wie wir dazu kommen, als Menschen eine Idee zu denken. Und meistens ist es ja nicht, wir denken diese Idee von Null auf, sondern es ist immer, hat immer eine Grundlage. Und die Grundlage ist auch bei weitem ja nicht immer nur naturwissenschaftlich begründet, weil wir haben frühkindliche Erfahrungen und alles Mögliche, aber wir haben auch einfach Kultur außenrum, zu der die Religion dazugehört. Und da muss vielleicht auch mal so jemand zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort sein dessen Weltbild, sage ich jetzt mal, theologisches Weltbild, aber dessen Weltbild eine Schöpfung, ein Zeitpunkt der Entstehung beinhaltet, vielleicht konzeptionell offener ist, auch in der Wissenschaft eine Schöpfung, einen Zeitpunkt der Entstehung anzunehmen, ist, ja, da hast du recht. Ich meine, man muss aber auch sagen, ich meine, auch in diesem Artikel von 1927, er ist nicht davon ausgegangen, das ist jetzt nicht bös gesagt, dass ich mein Weltbild laut dem Kreationismus anpasse und verzweifelt versuche, irgendwelche Belege dazu zu finden. So hat er nicht agiert. Das war auch diese Überlegungen mit diesem Primeval Atom waren aufgrund von quantenmechanischen Überlegungen. Aber natürlich, was auch, denke ich, du gemeint oder meinst, dass man natürlich, wenn das Weltbild, Ich sag mal, wenn dein Weltbild geprägt ist von, wir leben in einem zyklischen Universum oder eben wir leben in einem statischen Universum, dann kommt man vielleicht sehr schwer auf den Gedanken, dass es ganz anders sein könnte. Mhm. Um ehrlich zu sein, ich frage mich das heutzutage manchmal nicht mehr im Sinne auf Theologie oder auf Religionen, sondern wenn man heute sich mit der Kosmologie beschäftigt, dann lebt man ja in einem Universum, das lernt man ja an der Uni oder wie auch immer, in einem Universum voller dunkler Materie, voller dunkler Energie, auch eine andere Geschichte, da würde dann die kosmologische Konstante ihr glorreiches Comeback starten. Und das lernt man so, ne? Du lernst so, okay, das Universum besteht zum großen Teil aus dunkler Energie und pipapo. Und ich denke mir immer, dass ich mir das vorstellen könnte, dass es konzeptionell ist. Es ist, glaube ich, sehr schwierig, sich konzeptionell davon zu lösen, mit all diesem Vorwissen und was du lernst, wie dein Weltbild letztendlich ist, und dann sich was komplett anderes zu überlegen. Na, also bei der dunklen Materie kannst du ja immer noch andere Schwerkraftgesetze dir vorstellen oder irgendwie so, aber eigentlich nicht wirklich. Aber ne, wenn man in dem Universum lebt, okay, dunkle Energie, dunkle Materie, und was ist aber, wenn es beides ist ja nicht gefunden oder beschrieben oder sonst was, und was ist, wenn es eigentlich ganz anders ist? Und man kommt und die Forscherinnen und Forscher kommen halt nur sehr schwer auf diesen Trichter, weil eben das in ihrem Weltbild so festgelegt ist, dass es so ist. Weil du kannst ja nicht mit frischen Augen drauf gucken. Mhm. Das frage ich mich manchmal. Ja, und du bist immer auch ein Kind deiner Zeit, ne? Also, ja. Also das ist ja auch interessant hier, dass dann wirklich auch die Quantenmechanik hat gleichzeitig oder kurz nach der, ja, eigentlich schon gleichzeitig, ne? Der Einstein hat ja sogar auch erst seinen Nobelpreis für den Fotoeffekt, also eigentlich für einen mikrophysikalischen Effekt bekommen. Was auch schön ist, er hat den Nobelpreis für den Fotoeffekt bekommen, was ein Effekt der Quantenmechanik ist, und fand aber auch bis zu seinem Lebensende die Quantenmechanik furchtbar. Mhm. Genau, ja, also diese... Genauso wie am Anfang die Expansion des Universums. Genau. Ich meine, der Wissenschaftler ist halt nicht objektiv, ne? Der ist halt ein Mensch und der hat halt seine Haltungen, und die sind auch nicht immer ganz rational. Und dann ist er noch ein Kind seiner Zeit, und das Wissen ist im Fluss. Also ich finde es interessant, wirklich interessante Einblicke. Und auch bei sowas wie dem Urknall, was ja bis heute irgendwie, ja... Also die Religionslehrerin meines Sohnes meinte wohl neulich im Unterricht, sie kann sich das ja nicht so ganz vorstellen mit dem Urknall. Ich weiß nicht, was genau ihr Problem damit ist, weil den Gott kann man ja trotzdem haben, ne? Da kann man, ich weiß nicht, welche Art von Religion sie unterrichtet, aber der damalige Papst war natürlich schwer begeistert von Georges Lemaitres ursprünglichen Atom. Was auch super lustig ist, weil ich meine, Jahrzehnte später, kurz vor, als er schon älter war, hat man den Georges Lemaitre irgendwie von Rom in eine Kommission für Schwangerschaftsabbrüche gesteckt oder irgendwie sowas, oder irgendwie für Geburtenkontrolle, irgendwie Pille nehmen oder irgendwie so. Also er durfte sich dann später in der Kommission mit der weiblichen Physiologie und Psychologie auseinandersetzen, was natürlich super war für jemanden, der sich sein ganzes Leben lang mit Kosmologie und Astrophysik beschäftigt hat. Aber ja, na gut, so war's. Also bevor du jetzt im Quiz mir auch noch irgendwelche theologischen Fragen stellst, wollen wir mal dazu übergehen. Ja, nein, das sind keine theologischen Fragen, versprochen. Aber du darfst schon mal den Decker aufziehen. Sehr gut. So, jetzt gucken wir mal, ob das hier funktioniert. Okay, ich bin bereit. Sehr gut. Frage Nummer 1. Warum hat Albert Einstein in seinen Feldgleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie eine kosmologische Konstante eingeführt? Weil er der Meinung war, das Universum sollte statisch sein. Richtig. Also nicht physikalisch begründet. Ja. Ich habe überlegt. Genau. Das ist keine Fangfragen. Frage Nummer 2. Was hat der Astronom Vesto Melvin Slipher als erster beobachtet und gemessen? Moment. Slipher war der... Moment, Hubble hat die Entfernung gemessen und Slipher hat gemessen, dass sich die meisten Galaxien von uns wegbewegen. Richtig. Also auch noch okay gewesen. Ich habe im Gegensatz zu dir keine Musterlösungen für diese Fragen. Er hat die Geschwindigkeiten von Galaxien als erstes vermessen. Im konkreten Fall, er hat mit der Andromeda-Galaxie angefangen. Aber du hast schon ganz recht, Slipher hat die Geschwindigkeiten vermessen. Frage Nummer 3. Wie konnten die Astronomen des frühen 20. Jahrhunderts nachweisen, dass es außer der Milchstraße noch weitere Galaxien gibt? Durch diese Entfernungsmessung auf Basis der Cepheiden. Ah, richtig. Und, ja, doch, war richtig, ne? Genau, ja, ich glaube, die Geschwindigkeiten waren auch ein Anhaltspunkt, ne? Aber die Entfernungen waren dann eindeutig. Ja, genau. Mhm. Die Geschwindigkeiten waren ein Anhaltspunkt, das sind die Messungen, die Slifer gemacht hat, dass diese Geschwindigkeiten viel zu hoch sind, als dass diese Nebel noch an unsere Milchstraße gebunden sind. Aber den endgültigen Nachweis gebracht haben dann die Entfernungsmessungen, die eben gezeigt haben, dass sie definitiv zu weit weg sind, um noch in unserer Milchstraße zu sein. Mhm. Frage Nummer 4. Mit welcher Beobachtung oder mit welchen Messungen von weit entfernten Galaxien konnte Georges Lemaître zeigen, dass das Universum expandiert? Hubble-Lemaître-Gesetz? Ich weiß es nicht mehr. Oh. Wiederhol mal, Franzi. Mit welcher Beobachtung, dass das Universum expandiert? Mit der Beobachtung, dass je weiter eine Galaxie von uns entfernt ist, desto schneller bewegt sie sich von uns weg. Mathematisch V ist gleich H mal D. Okay. Also du kannst auch sagen Galaxienflucht mit der Rotverschiebung von weit entfernten Galaxien, aber die einfache Variante ist, je weiter sie von uns entfernt ist, desto schneller bewegt sie sich von uns weg. Frage Nummer 5. Würdest du lieber in einem statischen oder in einem dynamischen Universum leben? Oder zyklisch, das halte ich eigentlich, ja. Ich bin da total agnostisch, muss ich sagen, aber ich habe auch da keine kulturelle Vorprägung, die mich irgendwie irgendwas doof oder nicht doof finden lassen würde. Vielleicht liegt es da dran. Richtig. Dann hast du es geschafft. 4 von 5, das ist doch sehr gut. Sehr schön. Ja, genau. Vielleicht geht es mir auch deshalb ab, so dieses, das hat so zu sein. Ist doch egal. Es sind ja auch so Zeiträume, weil es betrifft mich ja nicht und es ist halt, wie es ist. Also was ich bei diesen Themen immer schon von Kindesbeinen an habe, ist dieses Gefühl, mich sehr klein und unbedeutend zu fühlen, wenn ich so darüber nachdenke. Weil das so die eigene Existenz ja dann auch betrifft irgendwie. Und man denkt darüber nach, wie das so wäre, wenn man nicht da wäre oder dass man das Privileg hat, als denkendes Wesen in diesem Universum zu sitzen. So. Also das ist ein sehr komischer Gedanke. Ich kann ihn auch gar nicht so gut in Worte fassen, aber das überfällt mich immer. Und das ist tatsächlich ein Gefühl, was ich dann habe. Dieses unbedeutend Gefühl. Ja. Kennst du gar nicht? Ich fand das schon immer einen beruhigenden Gedanken, extrem beruhigend, dass es eigentlich komplett wurscht ist, was wir hier auf der Erde fabrizieren, weil das dem Universum im Großen und Ganzen komplett egal ist. Es ist wirklich Wumpe. Und wenn wir morgen diesen Planeten in die Luft sprengen, dann ist das immer noch so und es hat noch nicht mal in unserer Milchstraße eine Auswirkung, geschweige denn im Großen und Ganzen. So kann man das auch sehen, das stimmt, ja. Ja, aber ich meine, ich habe ja auch, das war einer der wichtigste Grund, warum ich mich damals für Astrophysik als Studium entschieden hatte, weil ich wollte wissen, woher, oder will immer noch wissen, woher wir kommen und wohin wir gehen. Und da ich auch eher als Mensch darauf nicht die Antworten einer Theologie jedweder Art verwenden möchte, erschien mir damals die Wissenschaft oder die Astrophysik und Kosmologie als die rationalste Variante oder als die Wissenschaft, die sich eben genau mit diesen Fragen beschäftigt, aber eben ohne jetzt unbedingt ein Weltbild dahinter zu stellen. So. Und ja, deshalb habe ich das aber eigentlich damals studiert, aber weil ich halt auch, ich fühle mich nicht unbedeutend, ich bin eher dankbar, dass ich in einer Zeit lebe, wo man das erforschen kann oder wo auch schon einfach man Dinge weiß. Also, dass ich nicht in einer Zeit lebe, wahrscheinlich wäre es damals auch okay gewesen, ne? Wo man eben denkt, das Universum war schon immer da und es gibt nur die Milchstraße. Andererseits kennt man ja dann nur dieses eine Weltbild und kann sich nicht vorstellen, wie es anders wäre. Und dann ist auch okay. Es gab weit davor dann Zeiten, wo man Sachen glauben musste, ne, und die nicht hinterfragen durfte. Ne? Also das ist wahrscheinlich eher das extreme Gegenbeispiel dafür. Wir können gedanklich darauf rumkauen, ne? So, eben, und ich darf auch gedanklich darauf rumkauen, genau. Als ich sag mal Frau mit in dieser Region der Welt zu dieser Zeit. Genau, das kommt. Das ist eigentlich eher so. Das finde ich sehr schön. Von daher mit diesem positiven Ende. Ja. Beenden wir doch den Anfang vom Anfang. Genau, und das Ende vom Fortsetzung folgt. Das Ende vom Anfang kommt dann später. Genau. Dann war sie das, die 94. Ausgabe von AstroGeo. definitiv nicht die letzte. Wir danken allen, die unsere Arbeit unterstützen. Das sind die regelmäßigen AbonnentInnen der Riff Reporter. Und die Riff Reporter sind eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten und alles frei von Werbung und von Trackern. Und bei den Riff Reportern könnt ihr auch den Weltraumreport bestellen, unser Newsletter, in dem wir euch über neue Folgen von Astrogeo und andere Astrotexte informieren, und der kostet nichts. Und wir danken allen, die diesen Podcast schon direkt unterstützen. Eure Beiträge helfen uns, die Fixkosten zu decken. Leider noch nicht für viel mehr, aber wir freuen uns deshalb auch weiter über neue UnterstützerInnen auf Steady oder auch über direkte Überweisungen. Und alle Möglichkeiten, uns finanziell zu unterstützen, findet ihr auf unserer Webseite astrogeo.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns gerne einen freundlichen Kommentar oder eine Bewertung bei Apple Podcasts, Spotify, direkt auf unserer Website oder wo immer ihr diesen Podcast hört. Feedback oder Ideen für neue Themen könnt ihr uns auch auf Mastodon zukommen lassen unter astro-geo@chaos.social oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an redaktion@astrogeo.de. Und zuletzt danken wir euch fürs Zuhören. Wir sagen tschüss. Ad Astra. Und Glück auf. Bis zum nächsten Mal. A tous de DDO, attention pour les deux comptes final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, top. The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination. And this is the first ever image of a black hole. The lander may have lifted off again. Sky green is ready. So maybe today we didn't just land once, we even landed twice. Touchdown. Hi, ich bin Lisa-Sophie Scheurel und ihr kennt mich vielleicht vom Podcast Wissen Weekly oder 1000 Erste Dates. Ich bin also Fan von Wissenschaft und von guten Geschichten. Und ihr wahrscheinlich auch, sonst wärt ihr ja nicht hier. Vielleicht gefällt euch dann auch Unboxed – Stories ans Licht gebracht, der neue Podcast vom Deutschen Museum. In jeder Folge gucke ich mir ein Ausstellungsstück ganz genau an. Ich lasse mir von den ExpertInnen des Museums erklären, welche Geschichte dahinter steckt. Und tauche ein in das Leben der ErfinderInnen und EntdeckerInnen, die damit den Lauf der Geschichte beeinflusst haben. Zum Beispiel geht es um den russischen Physiker Lev Termin. Der entwickelt Anfang des 20. Jahrhunderts aus einer Art Alarmanlage eines der ersten elektronischen Instrumente ever. Er wird regelrecht zum Popstar, geht nach New York und verschwindet dann plötzlich spurlos. Er hat fast alle Sachen mitgenommen, auch fast alle Pläne, alle Instrumente. Also es muss eine gute Logistik gegeben haben. Also es war jetzt keine Entführung von ihm? Ja, das wurde auch spekuliert. Man weiß das alles nicht so genau. Aber es war nicht einfach jetzt auf der Straße gefangen und mitgenommen, sondern er hat es auch vorbereitet. Oder Lise Meitner. Sie war Chemikerin und Mitentdeckerin der Kernspaltung. Als Jüdin muss sie in den 1930er Jahren allerdings aus dem Exil forschen. Anderer Lebensmittelpunkt, schlechte Bedingungen zum Arbeiten, kaum persönliche Kontakte. Und dann eben machen die diese tolle, überraschende Entdeckung. Hört doch mal rein. Unboxed, Stories ans Licht gebracht, gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Auch hier, wo ihr gerade hört. Herzlich willkommen im Deutschen Museum.